Hustensaft Jüngling. Weil ich es mir leisten kann, ich hab Ketten auf mir drauf. Weil ich es mir leisten kann, ich fick deine Schwester, weil ich die Nutte kauf. Weil ich es mir leisten kann, ich stapel die Stacks bis zur Zimmerdecke. Weil ich es mir leisten kann, splash auf die Bitch, ich kein Joghurt mit der Ecke. Weil ich es mir leisten kann, der Boss, der G mit Kilos Weed. Weil ich es mir leisten kann, keine Metzgerei, obwohl ich deine Freundin miet. Weil ich es mir leisten kann, ich bin dieser Superstar. Weil ich es mir leisten kann, du chillst in der U-Bahn. Bra, weil ich es mir leisten kann. Ich kaute mein Money und pappe die Mali. Gebe mein Geld aus und top aus dem Rari. Ich bin ein Soldier, doch nicht bei der Army. Und ich shoot dich munter runter mit den Kriegsweapons. Ich find die Bitch nice. Und ich kick Lapdance, dann ist es mir scheißegal, ob diesen Shit feels, Bitch. PC Trap dreht durch, so wie Hot Wheels, also gib den Stoff, please, Bitch. Nutte, ich neede das, keine Spielzeugcast. Ich kick keine Freestyle-Bars, ich bin fly wie Curiosity. Fly auf dem Mars, weil ich es mir leisten kann, fahr ich den Rover. Ich bin im Gameboy, kein Gameboy, du Game Over. Du bist ein Versager, ich hingegen fly wie Adler. Du bist nur ein Fahrradfahrer und du trägst ein Radler Kala Gold, so wie meine Ketten, die ich auf den Body drauf putte. Ich fick deine Schwester und du fickst eine Schaumstoffpuppe. Bitch, ich bin ein G, du bist B, das ist geil, ey. Also geh mir aus dem Weg, okay, ey, ey, ey. Mein Bay hat große Titten und ein gottverdammtes Piercing. Ich rauch das Gewürz und rede sicher nicht von Würstling und auch nicht von Rosenkohl. Holmes, ich finde Drogen cool, wie ein Juggie, der dich in dem Kühlschrank findet. Ich bin fresh und fruity, du verschimmelt. Weil ich es mir leisten kann, ich bin dieser gottverdammte Pimperon. Weil ich es mir leisten kann, schick deine Mom zum Kippen holen. Weil ich es mir leisten kann, gibt es weiter Daily Junkfood. Weil ich es mir leisten kann, geht es diesem Boy Junkfood. Weil ich es mir leisten kann, respekte diesen Übermensch. Weil ich es mir leisten kann, Versace Socken, keine Bench. Weil ich es mir leisten kann, code ihnen Fanta Glas. Weil ich es mir leisten kann, Promethazin Atlanta Bars. Weil ich es mir leisten kann, kann ich mir das leisten, Mann. Weil ich es mir leisten kann, muss ich nichts mehr leisten, Mann. Weil ich es mir leisten kann, guck dir diesen Kaiser an. Weil ich es mir leisten kann, gegen uns kommt keiner an. Hustensaft Villa. Swag. Turn up. Weil ich es mir leisten kann. Weil ich es mir leisten kann. Weil ich es mir leisten kann. Burr. Weil ich es mir leisten kann. Weil ich es mir leisten kann. Weil ich es mir leisten kann. Weil ich es mir leisten kann.